verstehen. Vielleicht aber auch nie. Das, wovon ich rede, ist mein Private Anarchy. Ich pflanz kein Haus, ich bau kein Baum, ich kriege auch kein Kind. Ich leb mein Leben anders, denn es ist nichts vorbestimmt. Ich habe schon geguckt auf den Straßen von Berlin. Ich hab im Vatikan gekotzt, da will ich nie mehr hin. Sag doch das so auf den Gleisen, man muss ja auch was leisten. Und zum Ausgleich mal zum Shoppen in die Niederlande reisen. Nichts ist wahr, alles erlaubt, es kommt drauf an, woran man glaubt. Meiner Fantasie macht mich beraubt. Nichts ist wahr, alles erlaubt, es kommt drauf an.